Rasmus saß wie gewöhnlich in seiner Astgabel oben in der Linde vor dem Waisenhaus in Westerhager und dachte nach. Nach einer Weile kam Gunnar. Rasmus! Rasmus, wo steckst du? Hier. Wo? Auf dem Baum. Was machst du da? Ich denke. Aha, du denkst. Ich denke über Dinge nach, die es gar nicht geben dürfte. Was sind das für Dinge? Als erstes Kartoffeln. Kartoffeln? Nein, Kartoffeln muss es geben. Aber nur als Kartoffeln mit Soße. Nicht auf dem Feld, wo sie gehäufelt werden müssen. Ich wüsste was Besseres. So, was denn? Waisenhausvorsteherin. Die dürfte es nicht geben. Fräulein Habich zum Beispiel. Stimmt, Fräulein Habich kann man gut entbehren. Die kommt immer nur und sagt, morgen häufeln wir Kartoffeln. Alle herhören! Morgen häufeln wir den ganzen Tag Kartoffeln. Verkriech dich, Rasmus, die Habich kommt. Gunnar, beeil dich mit dem Holz holen. Ja, Fräulein Habich. Weißt du, wo Rasmus ist? Nein. Wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll einen Korb Nesseln für die Hühner rupfen. Ja. Ja, Fräulein Habich heißt das. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Hast du mich verstanden? Ja, Fräulein Habich. Ist sie weg? Ja. Ein Glück. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Du sollst einen Korb Nesseln rupfen. Immer ich. Können sich die dummen Hühner nicht selber ein paar Nesseln rupfen? Die denken nicht dran. Die wollen alles vorgesetzt haben. Nesseln dürfte es übrigens auch nicht geben. Und Hühner auch nicht. Hühner muss es geben. Sonst bekäme man ja kein Sonntagsei. Und ohne Sonntagsei wüsste man nicht, dass Sonntag ist. Also gut, Hühner muss es geben. Ja, ja, ihr Faulpilze. Ihr bekommt eure Nesseln. Rasmus rupfte Nesseln. Dabei fühlte er sich wie ein Negersklave, der Baumwolle pflückte. Er stöhnte leise, denn jetzt war die Peitsche des Sklaventreibers über ihm und hinter dem Eiskeller lagen Bluthunde, bereit hervorzustürzen, wenn er den Korb nicht schnell genug füllen konnte. Dann geschah ein Wunder. Vor Rasmus lag etwas, und das war ein Fünfer, ein blankes 5-Öre-Stück. Gleich darauf erspähte er ein neues Kleinod, ein wunderschönes weißes Schneckenhaus. Den Korb mit den Brennnesseln in der einen Hand, die Schnecke und den Fünfer fest in der anderen, rannte Rasmus los, Gunnar zu suchen. Als er ihn endlich gefunden hatte, vergaß er alles, was er ihm erzählen wollte, denn Gunnar überfiel ihn mit einer Neuigkeit. Morgen kommen Leute, die wollen sich ein Kind aussuchen. Ist das wahr? Fräulein Habich hat's gerade bekannt gegeben. Denk bloß, wenn sie mich nehmen. Oh, wie ich mir wünschte, dass sie mich nehmen. Ach was, bilde dir doch nichts ein. Die nehmen immer Mädchen mit Locken. Glaubst du nicht, dass es wenigstens manchmal welche gibt, die einen Jungen haben wollen? Die wollen Mädchen mit Locken. Alle. Du kannst es mir glauben. Abends, als Rasmus im Schlafsaal der Jungen in seinem schmalen Bett lag, das neben Gunnars stand, fiel ihm ein, dass er seinem Freund noch nichts von dem Schneckenhaus und dem Fünfer erzählt hatte. Er beugte sich über den Bettrand und flüsterte. Du, Gunnar. Ja? Heute ist so viel Merkwürdiges passiert. Was denn Merkwürdiges? Ich habe 5 Öhre gefunden und eine wunderschöne Schnecke. Oh, zeig mal. Hier. Du hast wirklich Glück. Ja, ich habe Glück. Darum glaube ich, die wollen mich vielleicht doch haben, die morgen herkommen. Die nehmen nur Mädchen mit Locken. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Die habe ich, kommt. Wieso brennt hier noch Licht? Warum schlaft ihr noch nicht? Ich bitte mir aus, dass ihr auf der Stelle einschlaft. Auf der Stelle. Habt ihr verstanden? Ja, ja, Fräulein Habich. Gute Nacht. Gute Nacht, Fräulein Habich. Viel Seife ging am nächsten Morgen im Waschraum der Jungen drauf. Gründlich gewaschene Ohren und sauber geschrubbte Hände waren für Pflegeeltern das Beste, was es gab, wenn man der Habicht glauben durfte. Und heute kam es darauf an, so vorteilhaft wie möglich auszusehen. Rasmus legte einen großen Klumpen Seife in seine Waschschüssel und schrubbte drauf los, wie er es seit dem Tag vor Heiligabend nicht getan hatte. Nur Gunnar blieb untätig. Ich werde einen Däubel tun und mich heute waschen. Du bist wohl nicht recht gescheit. Du weißt doch, wer heute kommt. Du denkst wohl, es ist der König höchstpersönlich, was? Ich kümmere mich den Däubel drum, wer kommt. Ich wasch mich trotzdem. Ja, wasch dich nur, ich helfe dir. Rein mit dem Kopf in die Waschschüssel. Hör auf, das bin nicht genug. Kannst du nicht hören? Wie lange hätte ich es nicht ausgehalten, die Luft. Du bist doch nicht etwa böse. Böse nicht, aber jetzt bist du dran. Rasmus hob die Schüssel hoch. Jetzt sollte Gunnar eine Dusche bekommen, dass er es spürte. Rasmus schwenkte die Schüssel, aber im selben Augenblick sprang sein Opfer beiseite. Gleichzeitig ging die Tür auf und wie ein heftiger tropischer Regen ergoss sich der Inhalt der Schüssel über denjenigen, der auf der Schwelle stand. Und das war Fräulein Habicht. Rasmus! Was fällt dir ein, mich mit Wasser zu überschütten? Hast du den Verstand verloren? Im Augenblick habe ich keine Zeit für dich, aber wir sprechen uns noch. Wir versammeln uns in einer halben Stunde auf dem Hof. Dann müsst ihr die Betten gemacht und den Schlafsaal gesäubert und Kaffee getrunken haben. Junge, Junge, die hat aber einen Schauer abgekriegt. Du hast prima getroffen, Rasmus. Ich weiß nicht. Ich glaube, heute habe ich kein Glück, nachdem was gerade passiert ist. Ich zieh dich an. Du frierst ja. Du bist schon ganz blau im Gesicht. Rasmus hatte Angst vor der Strafe. Sicher bekam er etwas mit dem Rohrstock. Er war noch immer bedrückt, als er mit den anderen auf den Hof hinausging. Fräulein Habicht war schon da in einem hübschen schwarzen Kleid und mit gestärkter weißer Schürze. Sie klatschte in die Hände und sagte: Wie ihr vielleicht gehört habt, bekommen wir heute Besuch. Es kommt ein Ehepaar zu uns und will sich unter euch umsehen und sich ein bisschen mit euch unterhalten. Ihr sollt nur einfach spielen und so sein wie sonst. Das heißt, es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen besser aufführen würdet als sonst. Sie kommen! Sie kommen! Wahrhaftig, da sind sie schon. So, da wären wir. Ja, da sind wir. Willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Kommen Sie, wir trinken im Garten ein Tässchen Kaffee, während wir uns unterhalten. Sie können sich währenddessen die Kinder ansehen. Ja, wir müssen mal sehen, wen wir... Ja. Aber erst wollen wir mal Kaffee trinken. Das wird uns gut tun. Bitte sehr, wohlbekommt. Sieh mal, der Junge dort. Mhm, der starrt uns die ganze Zeit an. Rasmus? So. Rasmus heißt du? Und vielleicht solltest du einen Diener machen, wenn du guten Tag sagst. Möchtest du einen Keks, wenn ich darf? Natürlich darfst du, also nimm ihn schon. Aber du solltest einen Diener machen, wenn du einen Keks bekommst. Aber nicht doch. Wer wird denn so streng mit dem Jungen sein? Lauf, Rasmus, geh spielen. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, mein Kind? Greta. So, Greta heißt du? Sie haben aber einen schönen Schirm. Gefällt er dir? Geh weg! Ich war früher hier! Lass los, Rasmus! Au, der Schirm! Gib her! Ich will ihn haben! Lass ihn los, schnell! Nein! Sieh mal, was du gemacht hast! Du hast den Schirm kaputt gemacht! Rasmus, du Unglücksrabe! Ich glaube, du bist heute ganz außer Rand und Band. Wirst du denn niemals lernen, dich zu benehmen, wie es sich gehört? Der schöne Schirm! Ach, lassen Sie nur! Es ist ja nichts weiter passiert. Die Krücke ist ab! Man kann sie ganz leicht wieder anschrauben. Sehen Sie? Mein Mann kann das. Ja, das kann ich. Wie gut, dass der Schirm wieder heil ist. Wo ist Rasmus? Rasmus war verschwunden. Mit seiner Schande und seinen unmännlichen Tränen hatte er sich auf die Toilette zurückgezogen. Das war ein Ort des Friedens für verwundete Seelen. Der beste Platz, den es gab, wenn man ein Unglück vergessen wollte. In den Stapeln von zerschnittenen Zeitungen fand er immer etwas Lesenswertes, so auch heute. Mit weit aufgerissenen Augen buchstabierte er: Raubüberfall in der Fabrik von Sandö. Ein entsetzlicher Überfall ereignete sich gestern in der Fabrik von Sandö. Zwei maskierte Männer drangen in das Fabrikbüro ein. Mit vorgehaltener Pistole zwangen sie den Kassierer, die Kasse herauszugeben, die Lohngelder für die laufende Woche enthielt. Nach der Tat entkamen die Räuber. Von den Tätern fehlt jede Spur. Rasmus, hier steckst du also. Hat man nicht mal auf dem Klo seine Ruhe? Na, ich dachte, es interessiert dich, wen sie genommen haben. Irrtum. Jetzt beschäftige ich mich mit zwei Räubern. Wen haben sie denn genommen? Ein Mädchen mit blonden Locken. Wie ich es vorausgesagt habe. Wen? Greta. Als das Ehepaar ein paar Stunden später aufbrach, stand Rasmus mit Gunnar am Tor. Beide starrten der Kutsche nach, die mit Greta davonfuhr. Was sagst du nun? Ich weiß, was man tun müsste. Was denn? Man müsste losgehen und sich selber Eltern suchen. Was für Eltern? Na, so Leute, die einen haben wollen. Auch wenn man keine Locken hat. Du bist aber ein kleiner Schlauberger. Wirklich, Rasmus. Du solltest zu Habicht gehen und sagen: Entschuldigen Sie bitte, ich kann heute nicht Kartoffeln häufeln. Ich muss gehen und mir jemanden suchen, der mich haben will. Ach, du Dummkopf. Man müsste natürlich so losgehen, ohne die Habicht zu fragen. Klar? Einfach ausrücken, verstehst du? Der lange Tag war zu Ende. Es war jetzt Schlafenszeit. Als Rasmus sich auszog, flüsterte er Gunnar zu: Heute Nacht drück ich aus. Bist du verrückt? Du könntest doch mitkommen. Mach ich kein Blech. Weshalb willst du denn ausrücken? Ich habe es satt, das olle Waisenhaus. Ich suche mir einen anderen Platz, wo ich bleiben kann. Aha. Na ja, geh du nur. Aber du kannst mir leid tun, wenn du dann wieder zurückkommst. Ich komme nie wieder zurück. Hör zu, Gunnar. Willst du wirklich hier auf Westerhaga rumlaufen, bis Moos auf dir wächst? Darüber können wir reden, wenn du zurückkommst. Ich komme nie zurück. Niemals mehr, hörst du? Nie, nie, nie. Wenn man in die weite Welt hinausziehen wollte, waren 5 Öre kein großes Kapital. Aber in der äußersten Not konnten sie immerhin die Rettung bedeuten. Ein paar Semmeln und ein wenig Milch konnte man dafür bekommen. Rasmus schlich leise aus dem Schlafsaal. Die Treppe hinunter knarrte. Wehe, wenn ihm jetzt die Habicht begegnete. Rasmus tat einen Seufzer der Erleichterung, als er endlich im Freien stand. Er rannte durch das nasse Gras davon, unter den Apfelbäumen hin, durch das offene Tor. Da draußen zog sich die Landstraße hin. Gleich einem grauen Band wand sie sich durch die Sommernacht. Furchtsam und verfroren rannte Rasmus auf der Landstraße weiter. Seine bloßen Füße klatschten auf die Erde. Er hatte Eile. Er ging und ging. Der Morgen war nicht mehr fern, als er zu einer kleinen grauen Scheune kam. Genau so einer, in der Landstreicher so gern schlafen. Rasmus war müde und schläfrig, also legte er sich drinnen ins Heu. Er schlief sofort ein, aber er wachte bald wieder auf, weil ihn fror und weil ein Grashalm ihm in der Nase gekitzelt hatte. Dann hörte er ein Geräusch. Irgendjemand hinter dem Heuhaufen schnaufte und er hörte eine Stimme sagen: Um Tag, um Nacht am schwersten wird man morgens wach. Hey, guten Morgen. Morgen. Ja, siehst du denn so erschrocken aus? Denkst du, ich fress dich auf? Was bist du denn für ein Krümelchen, hä? Sag, wie heißt du denn? Rasmus. Rasmus, aha, ja. So, Rasmus, ja. Bist du von zu Hause durchgebrannt? Nö, von zu Hause nicht. Oh ja, guck doch bloß nicht so verängstigt. Ich fress dich nicht auf, das habe ich dir schon einmal gesagt. Sind Sie von zu Hause durchgebrannt? Sie? Du, sehe ich etwa wie ein Herr aus? Was? Ob ich von zu Hause durchgebrannt bin? Oh, ja, doch, ja, das stimmt schon, ja. Sind Sie ein Landstreicher? Du, also, du tu mir den Gefallen und hör endlich mit dem Sie sagen auf, ja? Ich heiße Oskar. Hast du jemals vom Paradies, Oskar, gehört? Mhm. Der bin ich. Landstreicher und Gottes Zaunkönig. Das bin ich. Warum bist du Gottes Zaunkönig? Ja, einer muss es ja sein. Ne? Es muss einen geben, der auf der Walze ist und Gottes Zaunkönig heißt. Ne? Gott will, dass es Landstreicher gibt. Will er das? Ja, das will er. Wenn er sich so viel Arbeit gemacht hat und sich hingesetzt und die ganze Erde zusammengebastelt hat, dann will er auch, dass es alles gibt. Begreifst du das? Wie würde es aussehen, wenn es alles gäbe, bloß keine Landstreicher? Daran habe ich nie gedacht. Siehst du. Und Gottes Zaunkönig, das bin eben ich. Oskar, du hast ja eine Ziehharmonika. Das will ich meinen, ne? Weißt du, wozu ich die brauche? Zum Spielen. Damit spiele ich unterwegs den Leuten was vor. Habt ihr es alle schon vernommen? Das Schreckliche, was jüngst geschah. Wie grässlich er ist umgekommen. Der König von Großafrika. Du kannst gut singen. Ja. Die Leute werden dabei freundlich und geben mir meistens Geld oder was zu essen. Wirklich? Ja. Übrigens, Essen wäre jetzt gar nicht übel. Mal sehen, was die Leute mir gegeben haben. Frisches Brot mit Schweinebauch. Naja, so einer wie du isst morgens bestimmt Brei mit Rosinen drin, was? So eine ganz gewöhnliche Stulle. Willst du am Ende gar nicht haben, Doch. Danke, wenn ich darf. Ja, selbstverständlich. Nicht alle Bauersfrauen sind knauserig, ne? Die, von der ich das hier habe, hatte es wohl im Gefühl, dass ich dich heute treffen würde. Möchtest du vielleicht auch Milch? Ja, gern. No, bitte, ne? Lieber esse ich mich selbst satt, als dass ich meine Kinder hungern lasse. Hat meine Mutter immer gesagt. Ja, guten Appetit. Danke. Ah, Lektüre hat man auch gleich. Die Bauersfrau hat die Stullen in eine Zeitung gewickelt. Ja? Da, schon wieder ein Überfall auf eine Fabrik in Sandö. Davon habe ich auch schon gehört. Ist Sandö weit von hier? Oh, etwa 8 bis 10 Kilometer. Von den Tätern fehlt jede Spur, steht in der Zeitung. Stell dir vor, die Diebe kämen hierher. Ja. Mit Waffen in der Hand, was? Und würden sagen, Geld her oder wir schießen. Na, das wäre viel Lärm und ein bisschen Wolle, wie die Frau sagte, die ihr Schweinschuhe. Ich habe genau 25 Öre. Und du? 5 Öre. Na, allerhand, ne? Das ist allerhand, was? Ja. Und das Brot ist auch alle. Ja, ich sollte jetzt ein bisschen auf die Landstraße gehen. Du willst doch nicht etwa weg, Oskar? Eigentlich schon. Du, Oskar. Ja? Ich würde auch gern so ein Paradieslandstreicher werden wie du. Nee, mein Lieber. Jungs wie du dürfen nicht Landstreicher werden. Jungs wie du, die gehören nach Hause, zu Vatern und Muttern. Aber ich habe keinen Vater und keine Mutter. Was? Ich suche mir gerade welche. Darf ich mit dir Landstreichern gehen? Nur solange ich suche? Ja. Und wonach suchst du? Nach jemand, der mich haben will. Glaubst du, dass es welche gibt, die einen Jungen mit glatten Haaren haben wollen? Ja, doch, das wird es sicher geben, natürlich. Ja. Natürlich gibt es Leute, die Jungs mit glatten Haaren haben wollen. Die Hauptsache ist doch wohl, dass der Bengel in Ordnung ist. Ja, in Ordnung bin ich. Ziemlich wenigstens. Vielleicht bist du jetzt so freundlich und rückst mit der Sprache heraus. Hm? Wo kommst du her? Aus Westerhager. Aus dem Waisenhaus. Aber da will ich nie wieder hin. Ah. Weshalb bist du ausgekniffen? Hast du was ausgefressen? Ja. Was? Ich habe Fräulein Habicht, die Vorsteherin, mit Wasser begossen. Du bist also nicht so einer, der lange Finger macht. Was? Hm? Du hast nichts geklaut. Doch. Dann kannst du nicht mein Kumpel werden. Klaut man, wenn man auf der Walz ist, dann ist es zappenduster. Dann schnappt einem der Amtmann, ehe man sich's versieht. Nee, du, da kann ich dich nicht als Kumpel mitnehmen. Lieber guter Oskar. Es hat keinen Zweck mit guter, lieber. Was hast du denn geklaut? Ein Zwieback, wie ich auskneifen wollte. Ich musste doch was zu essen mit haben. Mit Zwieback. Ein Zwieback gilt nicht. Kann man trotzdem so ein richtiger Gotteszaunkönig sein? Ja, so genau wird's nicht genommen. Kann ich dann dein Kumpel werden? Ja. Naja, du kannst ja mal eine Weile mit mir wandern, ne? Da werden wir ja sehen, wie wir miteinander auskommen. Danke, Oskar. Ich komm schon miteinander aus. Na, komm. Bin schon da. Na, dann wollen wir mal loswandern, hm? Wir wandern von einem Ort zum anderen. Wir wandern durch die weite Welt und bleiben, wo es uns gefällt. So traten sie die Wanderung an. Die Sonne stand noch niedrig. Das Dorf wurde allmählich wach. Weit weg hörten sie einen Hahn krähen, Hunde bellten und auf der Landstraße ratterte ein leerer Erntewagen vorüber. Rasmus sah und hörte alles genau so, wie ein Landstreicher es sieht und hört. Neben ihm marschierte Oskar und trällerte munter vor sich hin. Mal hier und mal da, mal fern, mal nah. Die Sonne scheint heiß, der Sommer ist da. Die Blumen duften, die Luft ist so lau. Kuhfladen im Gras, das Wandern macht Spaß. Mittags gab ihnen eine Bäuerin zu essen, nachdem Oskar eine Menge Holz gehackt hatte. Es gab Bratheringe und Kartoffeln, wie bei Muttern. Außerdem bekamen sie noch Mettwurstbrote mit. Gegen Abend lagerten sie an einem See. Sie badeten und aßen ihre Mettwurstbrote. Dann legten sie sich in einer Scheune ins Heu. Der Morgen graute, als sie jäh erst im Schlaf gerissen wurden. Eine fürchterliche Stimme sagte: Da liegt er! Hey! Was ist denn los? Warum hat er sich? Das wirst du später erfahren. Jetzt nehmen wir dich erstmal mit. Oh, man darf doch fragen, weshalb? Himmel, Donnerwetter nochmal. Ich habe nichts ausgefressen. Alle Landstreicher müssen zum Verhör. Mach jetzt, dass du hochkommst. Soll doch gleich ein Donnerwetter dranschlagen. Hier liegt man nun und pennt unschuldig wie eine Braut. Und da kommt ihr bei Nacht und Nebel an und stochert einem auf. Du hör zu, Gendarm, pass auf, dass ich nicht die Wut kriege. Lieg still, rühr dich nicht. Und nun ab mit dir. Wohin? Ins Gefängnis. Das heißt, vorher zum Amtmann. Der wird schon herauskriegen, ob du es gewesen bist, der das Geld in Sande geklaut hat. Und nun komm endlich. Der Gendarm führte Oskar ab. Zum Glück hatte Erasmus nicht entdeckt. Oskar hatte rechtzeitig einen Arm Heu auf ihn geworfen. Natürlich machte sich jetzt Rasmus auch auf den Weg zum Amtmann. Unterwegs fragte er immer wieder nach dem Weg. Das letzte Stück nahm ihn ein Milchwagen mit. Das Fenster zur Amtsstube war auf. Rasmus schlich näher, so nah an das Fenster, wie es ging. Hier war zum Glück eine Ligusterhecke, hinter der man sich verstecken konnte. Dann hörte er Oskars Stimme. Sehe ich aus wie zwei maskierte Männer? Der Teufel mag in diesem Lande Landstreicher sein. Uns wird aber auch alles in die Schuhe geschoben. Reg dich nicht auf, Oskar. Hören Sie, Herr Amtmann. Ich möchte nur eine Auskunft von dir, Oskar. Wir möchten gern wissen, was du vorigen Donnerstag gemacht hast. Vorigen Donnerstag? Da habe ich dicke Erbsen und Schweinebauch gegessen. War das alles? Ja, Pfannkuchen habe ich keinen gekriegt. Ich meine, war das alles, was du an dem Tag gemacht hast? Wie soll ich das noch wissen? Ein Landstreicher weiß nur, was er gegessen hat. Ich kann die Tage nicht auseinanderhalten. Aber eines weiß ich genau. Ich habe mich nicht als zwei maskierte Männer verkleidet und Geld gestohlen. Denn ich habe noch nie auch nur 2 Öre geklaut. Naja, da müssen wir dem Paradies Oskar wohl laufen lassen. Kurz darauf kam Oskar heraus mit dem Rucksack auf dem Rücken und trottete die Straße hinunter. Rasmus rannte hinterher. Und als Oskar um eine Ecke gebogen war, steckte Rasmus seine Hand in Oskars und sagte: Das hast du nicht gedacht, was? Nee. Guck an, mein Kumpel. Ich dachte, du würdest ganz für dich allein auf die Walze gehen, wenn ich ins Loch gesteckt werde. Ach nein, so gemein bin ich nicht. Und ich wusste, du kommst bald wieder raus. Du warst ja unschuldig. Oh, das kannst du doch nicht so genau wissen. Sie wollten mich wegen dem Sandy-Einbruch ausquetschen. Der war vorigen Donnerstag. Da kannten wir uns ja noch nicht mal. Nee, aber jetzt kenne ich dich. Und nun weiß ich es. Denk mal, ein Amtmänner ebenso schlau wird. Aber die denken, alle Landstreicher sind Spitzbuben. Also, wenn man es richtig betrachtet, war nett vom Amtmann, mich bis hierher zu fahren. Hier wollte ich nämlich sowieso hin. Ausgerechnet nach hier? Wieso? Ich glaube, ich gehe mal die Hedbergsche besuchen. Wer ist die Hedbergsche? Ach, das ist das allerbeste Frauchen von der Welt. Sie hat einen Haufen Geld und gibt's leicht aus. Da singe ich immer was vor. Dann weint die Hedbergsche und schenkt mir 50 Öre. So viel? Heute wirst du singen. Komm. Das Haus der Hedbergschen lag ziemlich weit am Rande des Städtchens. Es war eine alte, grün angestrichene Villa, die von dicht belaubten Ahornbäumen überschattet war und sich in vornehmen Abstand von ihren Nachbarn hielt. Rasmus und Oskar machten wohlerzogen an der Gartenpforte Halt, wie es sich für Hofmusikanten gehörte. Ziemlich ausgestorben, was? Alle los, runter. Er wird doch nicht etwa tot sein. Die kleine Frau Hedberg. Was machen wir? Wir müssen sehen, dass wir ein bisschen Leben ins Haus bringen. Wir fangen an. Jeder Bach hat seine Quelle. Jeder Wald hat seinen Baum, jedes Meer hat seine Welle und ich habe meinen Traum. In dem Traum war ich zu Hause, hatte Papa und Mama, konnte dort für immer bleiben, brauch nicht nach Amerika. Hier dürfen Sie nicht singen. Die Dame ist krank und will nicht gestört werden. Gehen Sie weg! No. Darf ich um einen unterdienigsten Gruß an Frau Hedberg bitten? Grüßen Sie vom Paradies, Oskar. Und er wünscht gute Besserung. Vergessen Sie es nicht. Früher hatte die Frau ein nettes Mädchen. Mit der kriegte man Kaffee. Wo die wohl geblieben ist. Pech gehabt. Das Leben ist ein einziger Sonnentag. Komm, wir wollen gehen. Du, Oskar, ich hab so einen niederträchtigen Durst. Glaubst du nicht, ich könnte reingehen und mir ein bisschen Wasser geben lassen? Auch wenn Frau Hitler krank ist? Oh, doch, das kannst du. Lauf nur, ich warte hier. Rasmus rannte zurück. Er klopfte an die Außentür, erhielt aber keine Antwort und ging weiter in den Flur hinein. Dort klopfte er an eine Tür. Als er wieder keine Antwort erhielt, trat er ein. In dem Zimmer saß eine alte Dame in einem Lehnstuhl. Sie starrte Rasmus an, als sehe sie ein Gespenst. Jenes Mädchen, das sie soeben weggeschickt hatte, stand neben ihr. Auch sie starrte Rasmus so sonderbar an. Rasmus fühlte sich unbehaglich. Ich wollte nur fragen, ob ich etwas Wasser bekommen könnte. Ich habe solchen Durst. Anastina, hol Wasser für den Jungen. Sind Sie sehr krank? Nein, ich bin nicht krank. Nicht? Ja, aber man hat uns doch gesagt... Hier ist das Wasser. Danke. Besten Dank für das Wasser. Guten Morgen. Musst du schon gehen? Du könntest vielleicht... Was könnte ich vielleicht? Nein, es war nichts weiter. Es ist besser, du gehst jetzt. Rasmus ging, voller Staunen und Unruhe. Vielleicht hatte sie gemeint, er könne ihr mit irgendetwas helfen? Rasmus erzählte Oskar alles. Dann fragte er... Was hältst du davon? Komm mir jetzt bloß nicht mit Räubergeschichten. Nee, du, da drin war was Grausiges. Ja, bist du sicher? Ganz sicher. Wir können nicht einfach so weggehen. Nein, das können wir nicht. Wir müssen versuchen, ob wir was rauskriegen, ne? Mal sehen, was die da drinnen für fiese Matenten vorhaben. Ne? Komm. Leise und vorsichtig schlüpften Rasmus und Oskar wieder durch die Gartenpforte. Anstatt aber auf die Haustür zuzugehen, schlichen sie sich im Schutze der Büsche außen herum bis zur Rückseite des Hauses. Hier ist es still wie in einer Kirche. Gerade das ist verdächtig. Wie sollen wir rauskriegen, was da hinter den Gardinen los ist? Kannst du mir das sagen? Wir müssen reingehen und es ausspionieren. Wie stellst du dir das vor? Wenn man ins obere Stockwerk könnte. Oben auf der Treppe müsste man sich platt auf den Bauch legen. Dann kann man hören, was unten gesprochen wird. Oh, das ist eine gefährliche Sache, in andere Leute Häuser reinzugehen. Besonders für einen Landstreicher wie mich. Außerdem, ich könnte auch gar nicht rein. Aber ich? Wie denn? Erst auf den Ahornbaum und dann auf dem Ast rüber zum Fenster. Du... Da komme ich um vor Angst. Es ist der einzige Weg. Also los. Hilf mir auf den Arm. Der Landstreicher hob Rasmus so hoch, dass er einen Ast zu fassen bekam. Geschickt kletterte Rasmus weiter und verschwand durch das kleine Fenster im Obergeschoss. Rasmus gelangte in einen winzigen Raum, der voller Kleider hing. Leise, Millimeter um Millimeter, schob er die Tür auf. Er stand auf einer Art Galerie, nicht weit von der Treppe, die nach unten führte. Er hielt den Atem an, lauschte. Er hatte richtig vermutet, von hier konnte man gut spionieren. Er sah Frau Hedberg in ihrem Lehnstuhl sitzen, Anastina stand neben ihr. Vor ihnen standen zwei maskierte Männer, Räuber, durchzog es Rasmus. Er hörte Frau Hedberg leise schluchzen. Nein, nein, nicht die Halskette. Ihr könnt alles mitnehmen, aber nicht die Halskette. Die soll meine Tochter haben. Meine Tochter in Amerika. Wer ist da oben? Da oben ist keiner. Da oben hat etwas geknarrt. Vielleicht gibt es hier Geister. Geister oder nicht, ich sehe mal nach. Verdammtes Katzenvieh! Nun weißt du, warum es oben geknarrt hat. Die Katze war's. Also komm wieder runter. Ja, ja, schon gut. Jesus Maria, ich glaube, die Alte ist ohnmächtig geworden. Hört ihr? Die ist bestimmt krank. Hilding, was soll ich bloß machen? Das ist deine Sache. Hilding, ich hol den Doktor. Das wirst du hübsch bleiben lassen. Den Telefondraht habe ich übrigens durchgeschnitten. Ja, aber Frau Hildbert stirbt mir unter den Händen. Halt die Klappe! Du holst den Doktor oder den Amtmann nicht vor heute Abend, merkt ihr das? Aber wie soll ich denn erklären? Du kannst sagen, die Alte war so krank, dass du dich nicht getraut hast, sie allein zu lassen. Ich habe solche Angst, ich will nicht mehr mitmachen. Hörst du, Hilding? Ich mach nicht mehr mit. Mach, was du willst. Wir hauen jetzt ab. Nachdem die beiden Räuber das Haus verlassen hatten, kehrte Rasmus auf dem gleichen Weg, wie er gekommen war, zu Oskar zurück. Endlich, endlich kommst du zurück. Hast du sie gesehen? Wen? Die Räuber. Da hier ist niemand vorbeigekommen. Keine Menschenseele. Sie waren maskiert. Ich dachte, du hättest sie ohne Masken gesehen. Räuber? Maskierte Räuber? Junge, ist das wahr? Sie haben Frau Hedbergs Halskette mitgenommen. Anastina, das Dienstmädchen, steckt übrigens mit den Räubern unter einer Decke. Ach, das sieht ja ähnlich der kleinen Hexe. Der eine Räuber heißt Hilding. So hat ihn Anastina immer genannt. Er trägt übrigens komische Schuhe. Aus hellem Leder, mit einem Rand aus schwarzem Lackleder. Er kam einmal ganz nah an mich heran. Da konnte ich die Schuhe genau sehen. Beinahe hätte er mich erwischt. Junge, habe ich geschwitzt. Und wie fühlst du, wie ich geschwitzt habe? Was sollen wir jetzt machen? Die Woche fängt gut an, sagte der Mann, der am Montag gehängt werden sollte. Ja, ich weiß wahrhaftig nicht, was wir machen sollen. Wir gehen zum Amtmann. Ja, dann steckt er mich erst recht ins Kitchen. Aber wir könnten ihn vielleicht schreiben. Kannst du schreiben? Einigermaßen wenigstens. Hm. Dann kannst du vielleicht ein paar Zeilen hinkritzeln. Denn ich kann keine Rechtschreibung. Warte, aber dafür habe ich hier Bleistift und einen Zettel. Was soll ich schreiben? Also, schreibe. Frau Hedberg, in der grünen Villa ist was Grässliches passiert. Der Doktor muss hingehen und der Amtmann auch. Aber es ist nötig, dass es schnell ist. Bittet ein Freund der Witwen und Waisen. Ja. Ja, halt, es fehlt noch was. Was denn? Schreibe darunter, das vermaledeite Mädel ist auch drin verwickelt. Rasmus schlich noch einmal hinter die Ligusterhecke des Amtmanns und warf den Zettel, der um einen Stein gewickelt war, zum offenen Fenster hinein. Der Stein plumpste drinnen auf dem Fußboden auf und Rasmus rannte zu Oskar zurück, der hinter der Hecke auf ihn wartete. Beide nahmen wieder ihr Landstreicherleben auf. Von Haus zu Haus wanderten sie und beim ersten Ton der Ziehharmonika ließen die Mädchen drinnen ihr Geschirr stehen. Sie hingen aus den Fenstern und zwinkerten Oskar zu und sie schenkten ihm gern 5 Öre. Rasmus sammelte Geld ein, wild und voller Freude. Welch ein herrlicher Beruf. Das will ich auch werden, wenn ich groß bin. Hofmusikant, Mann. Sieh mal einer an. Magst du so gerne singen? Nee, aber ich mag so gern Geld. Pass auf, jetzt kommen wir zur Gastwirtschaft. Da sitzen immer eine Menge Leute. Nee, nur 2. Junge, was hast du? Rasmus hatte die Schuhe des einen gesehen. Schuhe aus hellem Leder mit einem Rand aus schwarzem Lackleder über der Sohle. Während Rasmus die 5-Öre-Stücke einsammelte, versuchte er ganz nah an den Tisch der beiden Männer heranzukommen. Jetzt konnte er hören, was sie sagten. Wo bleibt denn die Wirtin heute? Ich werde wohl selbst einchecken müssen. Macht nichts. Ich kann sie sowieso nicht ausstehen. Liebster Herr Lisandern, nehmen Sie doch noch ein Stück Kuchen. Darf ich noch etwas Kaffee bringen? Herr Liv, Sie bleiben doch hoffentlich die ganze Woche. Was meinst du, liebster Herr Liv? Bleiben wir noch die ganze Woche? Das tun wir sicher. Wir fühlen uns hier sehr wohl, oder? Jetzt bringt sie uns auch noch ein Ständchen. Hör mal, Hilding, wir gehen jetzt angeln. Ja, man tut am besten daran, die Tage auszunutzen, die man noch hat. Komm. Kuhfladen im Gras, das Wandern macht Spaß. Du, Oskar. Was hast du? Du bist ja ganz aufgeregt. Die beiden Männer im Gasthof, die gerade weggegangen sind, das waren die Räuber. Junge, du spinnst. Sie heißen Liv und Lisander. Und Herr Liv heißt Hilding. Na und? Ist das verboten? Hilding, so hat Anastina das Dienstmädchen den einmaskierten Räuber genannt. Er trug auch die gleichen Schuhe. Junge, du bist ja ein richtiger Detektiv. Der Mann hat auch dieselbe Stimme wie der Räuber. Was machen wir jetzt? Na ja. Sie beschlossen, dass Rasmus sich erst noch ein bisschen umhören sollte, bevor der Landstreicher zum Amtmann ging. Rasmus rannte davon, kam aber ein paar Minuten später in völliger Panik wieder zu Oskar zurück. Oskar, wir müssen weg. Komm, schnell. Was ist denn nur? Brennt uns denn der Hosenboden? Oskar, Anastina hat zum Amtmann gesagt, du wärst es gewesen, der sie überfallen hat. Ich kenne sie doch gar nicht. Sie weiß nicht mal, wie ich heiße. Sie hat gesagt, da wäre ein Landstreicher gekommen, der hätte auch der Ziehharmonika gespielt. Und hätte einen Jungen bei sich gehabt. Und nachdem er gespielt hätte, wäre er reingekommen und hätte ihr und Frau Hedberg mit der Pistole gedroht. Und Frau Hedbergs Smaragdhalskette mitgenommen. Oh, diese Person ist eine Hexe. Oh, wenn ich die jetzt hier hätte, würde ich ihr alle ihre Lügen wieder in ihren sündigen Hals reinstopfen. Das hilft uns auch nicht. Aber Frau Hedberg, was hat die gesagt? Die glauben, sie stirbt. Die kann gar nichts sagen, weil sie da liegt, als wenn sie tot wäre. Der Doktor ist da gewesen. Oh Gott, das ist eine schöne Schweinerei. Komm, wir machen uns aus dem Staub, ehe es zu spät ist. Aus diesem Ort fortzukommen, wo jeder Mann nach dem Landstreicher mit der Ziehharmonika Ausschau hielt, würde wohl ein Kunststück sein. Aber sie hatten Glück. Durch menschenleere Straßen schlichen sie davon aus dem Städtchen hinaus auf die Landstraße, die in einsamer Ruhe ihre harrte. Wir rennen wie ein paar Doppelmörder. Wo du doch ganz unschuldig bist, Oskar. Unschuldig wie eine Braut. Und ich auch. Oh, du auch. Wo gehen wir jetzt hin? An einem Platz, wo wir uns verkriechen können. So einen Platz hast du bestimmt noch nie gesehen. Das schwöre ich dir. Der Platz, wo sie sich verkriechen wollten, war ein verlassenes Dorf. 5 graue kleine Höfe, dicht am Meer, eingekuschelt in die Senken zwischen den grauen Felskuppen, armutsgrau und urzeitsgrau zu gleicher Zeit. Durch eine zerbrochene Fensterscheibe guckten sie in die kümmerlichste kleine Küche mit verräucherten Deckenbalken und einer verrußten Feuerstelle. Sie brachen ein paar Glasscherben aus dem Fensterrahmen, dann kletterten sie hinein. Hier lag welkes Laub auf dem Fußboden und lauter Schutt und Müll und es knarrte unter ihren Füßen. Oskar, wollen wir hier bleiben? Ja, jedenfalls heute Nacht. Ein Glück, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es wird draußen schon dunkel. Ja, ja. Wir wollen uns hinlegen. Du, wenn's nun hier spukt. Wenn du Gespenster siehst, dann grüß schön von mir. Sie möchten gefälligst ins Wasser gehen, sonst kommt Gottes Zaunkönig und macht Gespensterhackfleisch aus ihnen. Bist du sicher, dass es keine Gespenster gibt? Ja, ja, ganz sicher. Aber ich höre sie reden. Reden? Komm doch hier, Nelly. Wer redet? Still! Ich bin dafür, dass wir den Zaster jetzt mitnehmen und abhauen. Lass mich nur machen. Vor dem Fenster stehen 2 Männer. Es sind die Räuber. Wenn sie jetzt hier reinkommen. Still! Hör zu, Hilding. Es ist gefährlich, länger zu warten. Ich will jetzt weg. Nee, jetzt wollen wir nicht nervös werden und alles kaputt machen. Es wäre nicht gut, wenn wir jetzt Hals über Kopf losgingen, nachdem die Alte gerade die Halskette losgeworden ist. Verstehst du? Ja. Nein, wir bleiben noch in dem Gasthof bis Ende der Woche. Das macht einen guten Eindruck. Noch etwas. Wir sind nie in Sandö gewesen, hörst du? Wir haben ein reines Gewissen. Man wohnt doch nicht 2 Wochen lang 20 Kilometer von Sandö in einem Gasthaus, wenn man kein reines Gewissen hat. Das siehst du doch wohl ein. Doch, das sehe ich ein. Du hast es mir nämlich schon ein 1000 Mal erklärt. Naja. Aber ich möchte gern das Geld nehmen und abhauen. Wir tun, wie ich gesagt habe. Wir holen die Sachen Samstagmorgen und fahren in aller Ruhe mit dem 2 Uhr Zug ab. Und kein Schwein kommt auf dumme Gedanken von wegen der Halskette oder so. Aber ansehen will ich mir's. Komm. Sie kommen ins Haus. Wir müssen uns verstecken. Es tut einem in der Seele gut, so viel Zaster vor sich zu sehen. Die sind im Zimmer nebenan. Nochmal Glück gehabt. Die haben dort ihre Beute versteckt. Ja. Still. Ich wette, das Halsband ist seine 5.000-6.000 wert. Trotzdem will ich's eben sogar los. Sandö war eine gute Sache, aber das hier mit Anastina, das war keine gute Sache. Meinetwegen kannst du dich mit deinen abgelegten Bräuten abgeben, so viel du willst. Aber mit so einem Frauenzimmer Geschäfte machen, das ist glatter Selbstmord. Bist du nervös? Nervös? Mir ist nicht geheuer. Was wird, wenn die Alte wieder zu sich kommt? Die kommt nicht wieder zu sich. Wenn, habe ich gesagt. Wenn sie aufwacht und erzählt, wie es war. und der Amtmann sich die Anastina vorknöpft wegen des Landstreichers. Die verflixte Anastina. Sie hätte es nie auf den Landstreicher schieben dürfen. Der Amtmann braucht nur 5 Minuten, dann hat er alles aus ihr herausgequetscht. Und wir sitzen drin, auch wegen Sandö. Reg dich ab! Anastina ist uns auf den Kopf gefallen. Und die Alte wird ihren Schnabel nicht mehr aufmachen. Und ein gutes Versteck für den Zaster haben wir auch. Viel besser, als ihn im Wald zu vergraben. Dazu nicht leicht zu finden. Dann können wir jetzt gehen, oder? Ja, komm. Sie sind weg. Komm, jetzt gucken wir uns mal das gute Versteck an, das nicht so leicht zu finden ist. Allmächtiger Himmel, das wird mal interessant. Gut, dass ich meine Taschenlampe mit habe. Da haben wir's. Jesus! Meine Güte, das ist das ganze Geld von dem Raub in Sandö. Heiliger Strohsack, dass es so viel Geld gibt, habe ich gar nicht gewusst. Was machen wir jetzt damit? Zuallererst werden wir die Beute von hier wegschaffen und anderswo verstecken. Und dann, was machen wir dann? Ja, eigentlich müsste ich zum Amtmann gehen. Nein, Oskar, dann sperrt man dich ein. Naja, das fürchte ich auch. Die stecken mich hinter Gitter, obwohl ich unschuldig bin. Wie eine Braut. Nein, wir müssen dem Amtmann einen Brief schreiben, bevor die Diebe noch mehr anstellen. Am besten gleich. Dann werde ich dir wieder diktieren. Einen Zettel und einen Bleistift habe ich. Also fang an. Bester Herr Amtmann, ich bin unschuldig wie eine Braut. Lief und Lysander haben es getan. Sie wohnen im Gasthof. Das Geld und das Halsband habe ich unter dem riesigen Steinhaufen versteckt. Waldwärts, ein paar hundert Meter östlich von Öregrund. Öregrund? Ja, so heißt das Nest hier. Und? Und wie soll ich unterschreiben? Schreib darunter, freundlichst Paradies Oskar. Unschuldig wie eine Braut. Das muss heute noch zum Amtmann. Gleich morgen früh kannst du es hinbringen. Jetzt gehe ich erstmal die Beute verstecken. Warte hier. Brauchst es nicht ganz genau zu wissen. Dann kann es auch keiner aus dir rausquetschen. Alles wäre gut gegangen, wenn die beiden Diebe nicht noch einmal zurückgekommen wären. Liv und Lysander machten erstaunte Gesichter, als sie Rasmus vor ihrer leeren Schatzkammer entdeckten. Sieh mal an! So eine Überraschung! Was sagst du nun? Meine Nase! Das Versteck war doch nicht so gut! Wo ist das Geld? Los, Junge, rede! Wo ist das Geld, das du gestohlen hast? Ich hab nichts gestohlen. Lüg nicht! Wo ist das Geld? Oskar hat es. Oskar! Oh! Wo ist dieser Landstreicher jetzt? Antworte! Bei der Polizei. Polizei? Polizei? Ja, bei der Polizei. Polizei! Jetzt müssen wir weg, so schnell wie möglich. Hat Oskar das ganze Geld bei sich? Nein, das hat er nicht. Bist du Oskar? Ja, der bin ich. Jetzt sollt ihr mal was erleben. Los, Rasmus, hau ab! Lauf! Hier lang! Was hast du vor? Tu, was ich sage! Lauf! Hände hoch! Ja, schieß nur. Der Junge ist weg. Soll er laufen, wohin er will, aber du... Vergiss nicht, ich allein weiß, wo sich eure Beute jetzt befindet. Rede, wo hast du sie versteckt? Ja, das wüsstest du wohl gerne, was? Wir werden es erfahren. Darauf kannst du dich verlassen. Die Nacht verging, der Morgen dämmerte herauf, als Oskar sich endlich bereit erklärte, die Räuber zu ihrer Beute zu führen. Ein Stück waldwärts lag ein riesiger Steinhaufen. Wieso er dort lag, wusste keiner. Wie er dorthin gekommen war, wusste auch keiner. Als er bei dem Haufen angelangt war, machte Oskar Halt. Er drehte sich nach Liv und Lysander um. So, da wärt ihr ja, meine beiden Zuckerpüffchen. Ich hatte schon Angst, ich hätte euch unterwegs verloren. Dann mach dir mal bloß keine Sorgen. Uns verlierst du nicht zum Handumdrehen. Ja, du schießt doch nicht etwa mit dem Ding da, hm? Ich mag's nicht, wenn's knallt. Nee. Wenn du den Zaster rausholst, und zwar ein bisschen Dalli. Ach, ja. Wo hatte ich ihn doch gleich hingesteckt? Ich glaube, ja, es war hier. Ja, hier war es. Unter den Steinen. Ja, sucht nur. Ich hab's! Na also, Da habt ihr euer Sündengeld. Zähl nach, er kann etwas beiseite gebracht haben. Ja. Was, Geier? Mit sowas solltest du vorsichtig sein. Schließlich bist du mit drin. Ich? Wieso? Was hab ich mit Dieben wie euch zu schaffen? Gib ihm die Halskette. Die Halskette? Die Halskette soll ich ihm geben? Du begreifst doch, du Dummkopf. Niemand wird ihm glauben, wenn sie die Halskette bei ihm finden. Sie werden ihn für den Dieb halten. Nur ihn. Du willst dich doch wohl nicht etwa laufen lassen. Genau das will ich. Oh, da weiß ich was Besseres. Nein, nicht schießen. Bist du wahnsinnig, Lysander? Ich bin wahnsinnig, wenn ich es nicht tue. Nicht schießen, nicht schießen. Oskar, bist du tot? Nee, ich bin noch nicht tot. Hände hoch! Sie sind verhaftet. Gendarm, legen Sie Liv und Lysander Handschellen an. Liv, Herr Amtmann. Ich erhebe Einspruch. Der Landstreicher da, dem müsst ihr Handschellen anlegen. Ja. Bitte, seht euch das Wachstum-Paket an, das ihr hier vergraben hatte. Spart hier. Euch den Rest, Herr Amtmann. Ich schwöre, dass ich unschuldig bin wie eine Braut. Ja, Oskar. Ich habe die ganze Zeit hinter dieser Tanne gestanden und ich weiß, dass du unschuldig bist wie eine Braut. Das hast du mir ja bereits schriftlich mitgeteilt. Oh, Sie haben den Brief erhalten? Dass ich rechtzeitig hierher gekommen bin, hast du diesem Jungen zu verdanken. Oh, lass uns, Kumpel, komm an mein Herz. Liv und Lysander kamen ins Gefängnis. Die Fabrik in Sandö bekam ihre Lohngelder wieder und Frau Hedberg ihre Halskette. Der alten Dame ging es übrigens schon viel besser. Anastina kam ebenfalls ins Gefängnis. Und Rasmus? Rasmus blieb bei Oskar. Beide zogen weiter über die Landstraße. Von einem Ort zum anderen, wir wandern durch die weite Welt und bleiben, wo es uns gefällt. Sag mal, Rasmus, warum willst du weiter mit mir rumlaufen? Der Amtmann wollte dir doch Leute besorgen, ich meine Eltern, wo du bleiben konntest. Ich will zu keinen Leuten, Oskar. Ich will bei dir bleiben. Kannst du nicht mein Vater sein? Ein Landstreicher als Vater? Wie würde denn das aussehen? Du willst doch nicht etwa einen Landstreicher zum Vater haben. Doch, so ein Landstreicher wie dich, Oskar. Du hast doch die ganze Zeit gesagt, du willst bei jemandem sein, der schön und reich ist. Ich finde, du bist ganz schön. Ich bin schön wie eine Braut. Und reich auch. Der Amtmann hat mir 10 Kronen gegeben, also bin ich reich. Weißt du, was ich gedacht habe, Oskar? Nee. Wird ja aber was Kluges und Gescheites sein, kann ich mir denken. Ich habe gedacht, wenn man Landstreicher ist, dann gehört einem eigentlich alles, was man sieht. Ja. Die Birken gehören uns und der See gehört uns und die Blumen gehören uns. Und der Weg gehört uns. Ja, ja, da hast du ganz recht, ja. Stell dir vor, Oskar, wir hätten so ein Haus, du und ich. Ein Haus, in dem wir im Winter wohnen könnten. Gehören uns die Häuser nicht ebenso wie die Birken, der See und der Weg und alles, wie du gesagt hast? Nein, die Häuser können uns nicht gehören. Da wohnen ja andere Leute drin. Na ja, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wäre ja noch schöner. Ich denke, wir entscheiden uns für dies hier. Du bist aber ulkig, Oskar. Wollen wir hier singen? Nee, ich glaube, hier singen wir so wenig wie möglich. Es war ein kleines, graues Haus wie all die anderen, mit ein paar Apfelbäumen davor und einem Reisigzaun drumherum, der in einem schlimmen Zustand war. An der Pforte blieb Oskar stehen. In dem winzigen Garten stand eine Frau und hängte Wäsche auf. Guten Tag, Martina. So, so. Du kommst auch mal wieder. Wen hast du denn da mitgebracht? Oh ja, ich habe sozusagen unterwegs einen Jungen gekriegt. Rasmus heißt er. Kennst du die? Da kannst du Gift drauf nehmen. Die kenne ich. Sie ist meine Frau. Deine Frau? Du hast mir nie gesagt, dass du eine Frau hast. An dem Morgen, als wir uns trafen, habe ich dir nicht gesagt, ich sei von zu Hause ausgerückt? Das weiß ich nicht mehr. Na, Martina? Wie ist es dir diesmal während meiner Abwesenheit ergangen, ne? Na, was denkst du wohl? Böse gerackert habe ich. Zum blödsinnig werden schlecht ist es mir ergangen. Aber die Hauptsache ist ja, dass du auf der Landstraße rumlaufen kannst. Ja. Bist du sehr böse auf mich, Martina? Ja, das bin ich. Ich bin so böse, dass ich am liebsten... Na, komm schon. Meine Güte, bin ich froh, dass du wieder zu Hause bist. Oh, Martina, komm an, mein Herz. Also, einen Jungen hast du unterwegs gekriegt? Ja, du, einen ganz ulkigen. Stell dir vor, der will einen Landstreicher zum Vater haben. Ne? Was sagst du dazu? Wenn er dich zum Vater haben will, dann hat er nicht viel Verstand im Kopf. Nee, das sage ich weiß Gott auch. Aber wenn er dich als Mutter bekäme, dann würde sich das ja wieder ausgleichen. Ne? Das kommt mir ein bisschen plötzlich. Aber deine Verrücktheiten kommen ja alle ein bisschen plötzlich, Oskar. Hat er denn keine Eltern, der Junge? Nee. Er hat weiter keine Eltern als dich und mich. Möchtest du das denn, Rasmus? Willst du hier bei uns wohnen? Willst du denn einen haben, der glattes Haar hat? Natürlich will ich einen haben, der glattes Haar hat. Ja, einen Jungen mit glattem Haar oder gar keinen. Ich darf also wirklich hier bleiben? Ja, das musst du wissen. Aber so besonders schön und reich sind wir nicht. Sieh dir nur Martina an. Na, warte. Du kannst es mir glauben, Rasmus. Es ist nicht leicht, mit solch einem Faulpelz wie Oskar verheiratet zu sein. Oskar ist kein Faulpelz. Er hat mir mal gesagt, wenn er arbeitet, dann arbeitet er ganz fürchterlich. Das stimmt. Arbeiten kann er, wenn er will. Jetzt fangen wir gleich an, sagte der Mann und ließ den Bären tanzen. Alles hübsch der Reihe nach. Kommt erst mal ins Haus. Da drin habe ich Fisch und Kartoffeln auf dem Herd stehen. Dann wird's aber höchste Zeit. Hoffentlich hört das Landstreicherleben jetzt endlich auf. Natürlich, ja. Allerdings, nächstes Frühjahr, da machen wir wieder so eine kleine Runde. Nicht, ne, Rasmus? Ja, klar, Oskar.